da oben ihr lebt, lacht und liebt. Mit goldener Faust euch göttliche fang ich mir alle. Schmucken Frauen, die mein Freund verschmäht. Sie zwingt zur Lust sich der Zwerg, lacht Liebe ihn nicht. Habt ihr's gehört? Habt Acht, habt Acht vor dem nächtlichen Heer, den steigt es Nibelungen hört, aus Stummer Tiefe zur Tat. Tiefe, wenn der Gau! Was sagt er? Sei doch bei Sinne!